ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Subul al-Salam und wir sind bei dem Buch von der Heirat, Hadith Nummer 918. Hadith Nummer 918. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qal la yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. لا يجمع بلفظ المضارع المبني للمفعول ولا نافية، أي نهي واضح، والنهي يفيد التحريم، أي يحرم الجمع بين المرأة وعمتها. العمة هي أخت الأب، والمرأة وخالتها، والخالة أخت الأم، فلا يجوز أن يجمع الرجل بين الاثنتين. وهذا التحريم نقل الإجماع عليه، أو نقل الإجماع عليه نعم ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي وغيرهم كثير، ولم يخالف في هذا إلا فرقة من فرق الخوارج وبعض الشيعة والعياذ بالله، والشيعة هم الخوارج أصلا. وقال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، والشافعي قال تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين، لا خلاف بينهم في ذلك. وأما قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم في آية التحريم، تحريم النساء في سورة النساء، فهذا بارك الله فيكم، هذا أيضا تخصيص له، أي لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والله تعالى أعلم. والحديث عند البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. حديث نمرة 918. أبو هريرة رضي الله عليه وليفت. dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, man darf nicht die Frau und ihre Tante väterlicherseits oder mütterlicherseits heiraten. Das ist bei Bukhari Muslim. Das ist zusammen. Das heißt, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und diese Frau hat eine Tante, also die Schwester vom Vater oder die Schwester von Mutter, der darf nicht diese Frau und eine Tante von ihr zusammen heiraten. Aber wenn er sich scheiden lässt von der Frau, dann darf er die Tante heiraten. Aber zusammen darf er nicht heiraten. Und dies ist ein klares Verbot von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und es gibt Ijma' dabei. Das wird die Gelehrten, die haben keine anderen Ansichten oder Meinungen. Al-Shafi'i sagte, dieses Verbot ist die Aussage und die Ansicht von allen Gelehrten in der Zeit, was er getroffen hat. Sie haben auch das gesagt. Auch Ibn Munzir sagte, ich kenne keinen unterschiedlichen oder keine unterschiedlichen Ansichten diesbezüglich. Aber einige von Khawarij, von dieser Gruppe, sie haben gesagt, man darf es. Und von Shia, wal'iyadu billah. Aber bei Ahl-Sunnah al-Jama'a, man darf das auf keinen Fall. Und Ibn Abdul Barr, Ibn Hassan, Al-Qurtubi und Nawawi, die haben alle gesagt, es gibt Konsens dabei, dass man nicht, dass man das nicht darf und dass man die Frau und ihre Tante nicht heiraten darf, zusammen. Einzeln ist was anderes. Deshalb muss man aufpassen, das wird, wenn eine Frau ihre Tante hat, der Mann darf nicht beide gleichzeitig heiraten. Sondern wenn er zum Beispiel die Tante geheiratet hat, dann darf er auch nicht ihre Nichte heiraten. Das geht auch nicht. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وعن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح أو ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه بارك الله فيكم. هذا الحديث تقدم في كتاب الحج وفي منهيات الإحرام. لما يكون الإنسان محرما فلا يجوز له أن يتزوج ولا يجوز له أن يخطب، وإنما عليه أن ينتظر حتى يتحلل من الإحرام، وفي الحلل يجوز له الزواج. بارك الله فيكم. حديث 919، das haben wir schon erklärt in dem Buch von Hajj. Uthman رضوان الله عليه erzählte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, ein Muhrim darf nicht heiraten und man darf ihm auch nicht geben. Und wenn eine Frau Muhrima ist, dann darf sie auch nicht als Ehefrau hier agieren. Das heißt, und man darf auch in einer anderen Überlieferung, das war Muslim, in einer anderen Überlieferung, und er darf nicht um eine Hand, um Hand eine Frau halten. Das heißt, wenn jemand im Ihram-Zustand ist, Ihram-Zustand ist dieses Zustand, und das haben wir erklärt in dem Buch von Hajj. Das heißt, wenn man Hajj machen möchte oder Umrah machen möchte, wenn man Ihram anlegt, das sind bei den Männern diese zwei Tücher. Und da gibt es bestimmte Handlungen, die normalerweise erlaubt sind. Aber zu Ihram-Zustand sind sie nicht mehr erlaubt. Wie zum Beispiel Haare schneiden, Nägel schneiden oder kürzen. Man darf nicht mehr Hosen tragen oder Unterwäsche tragen für Männer. Man darf keine Socken tragen, man darf keine Mütze tragen, wenn man im Ihram-Zustand ist. Und auch, wenn man im Ihram-Zustand ist, man darf nicht heiraten und man darf nicht um Hand eine Frau bitten. Und da muss man warten, bis man Hilfszustand hat, dann kann man heiraten, da kann man auch um Hand eine Frau bitten. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang, weil das nächste Hadith etwas problematisch ist, und zwar ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. هذا الحديث بارك الله فيكم خالف فيه ابن عباس جماهير الصحابة، بل خالف فيه ابن عباس ميمونة نفسها رضي الله عليها، لأنه روى الحديث الإمام مسلم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أي وهو محرم. ورافع الذي كان رسولا بينهما روى هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما لما تزوج ميمونة، وإنما كان حلالا. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج وهو محرم، حتى لو صح لكان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصا وليس لغيره، وإنما لم يثبت عن ذلك، إنما وهم ابن عباس رضي الله عليه. وقد يكون المعنى في قول ابن عباس تزوج وهو محرم، أي في الحرم، أي في الحرم، يعني في منطقة الحرم، وكان في الحل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. بيش أنا استفتاب عن محرم دار نيت المحرم دار aber hier Ibn Abbas hat erzählt, das Hadith 920, Ibn Abbas erzählte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Maimuna geheiratet, während Ihram-Zustand oder während er Muhrim war. Das war Bukhari Muslim. Aber diese Überlieferung von Ibn Abbas ist Wahm. Das wird Wahm. Ibn Abbas dachte, dass dies passierte, aber das war nicht so, weil Hadith 921, das ist bei Muslim, Maimuna selbst sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mich geheiratet, während er nicht in Ihram-Zustand war. Der war in Hill-Zustand. Und deshalb, wenn man jetzt diese beiden Überlieferungen kombinieren möchte, einmal, eins sagte Ibn Abbas, der Prophet war Muhrim. Und Maimuna sagt, der war nicht. Der Mann, der zwischen ihnen, zwischen dem Propheten und Maimuna, agierte, Rafa Hiseh, der selber auch sagte, der Prophet war nicht in Ihram-Zustand. Ja, wie kann man jetzt dies von Ibn Abbas verstehen? Man kann so verstehen, dass Ibn Abbas dachte, der Prophet wäre Muhrim, aber der Prophet war nicht Muhrim. Und dann haben wir kein Problem. Zweitens, Ibn Abbas meinte eventuell, dass der Prophet sich befand in Haram-Gebiet. In Haram-Gebiet, das wird in Mekka-Gebiet. Und deshalb hat er gesagt, Muhrim, das wird platzmäßig und nicht Situation von Hajj-mäßig. Auf jeden Fall, wenn das alles nicht klappt, dann sagt man ja, wenn Abbas hat hier etwas gedacht, was nicht stimmte, und Maimuna hat das klargestellt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war nicht Muhrim. Wenn auch, dann kann man sagen, das war eine spezifische Erlaubnis für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und nicht für alle Leute. Aber es ist bekannt und richtig, dass Barakallahu fikum, dass hier der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maimuna nicht geheiratet hat während Ihram-Zustand, sondern er hat sie in Mekka geheiratet. Und das meinte Wallahu ta'ala ala wa alam Ibn Abbas, er meinte entweder in den verbotenen Monaten oder an dem Platz des Ihrams und nicht als Zustand, meinte er. Und so kann man das kombinieren zwischen den beiden Hadith. Das heißt, ist man Muhrim, ist man in Hajj, da darf man nicht Frauen anschauen und da darf man nicht Frauen sozusagen, da darf man nicht um Hand einer Frau bitten, sagen, ja, ich möchte dich heiraten, das geht nicht. Wenn man Ihram, in Ihram-Zustand ist. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج أي والحديث عند البخاري ومسلم أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن باب النكاح أحوط وأدق يعني إذا الإنسان في النكاح قبل شرطا فعليه أن يؤدي هذا الشرط فالحديث دليل على وجوب الوفاء بشروط عقد النكاح سواء كانت هذه الشروط مالا أو كانت أمرا آخر وللعلماء في المسألة أقوال قال الخطابي الشروط في النكاح مختلف فيها فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعليه حمل بعضهم هذا الحديث، ومنها ما لا يوفى باتفاقا كطلاق أختها. يعني مرأة تأتي وتقول للرجل إذا طلقت الزوجة التي عندك فسأتزوجك، هذا لا يجوز أن يفي به أبدا، لأنه فيه والعياذ بالله ضرر لآخر. ومنها ما اختلف العلماء فيه، أي في شروط يجب أن تفي بها، وهي شروط الزواج العامة، الإحسان للمرأة، إمساك بإحسان، الإنفاق عليه إلى غيره، وشروط لا يجوز أن تشترط أصلا، مثل أن تشترط عليه المرأة أن يطلق أختها، أو مثلا تشترط عليه أن يختصي، هذا ما يجوز. والنوع الثالث من الشروط هي الشروط المختلف فيها، هي الشروط المختلف فيها، كاشتراطه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها. يعني مثلا تشترط أن يدخل لا تزوج عليه، وهذا اختلف فيه أهل العلم، منهم من يقول يجب عليه الوفاء به، ومنهم من يقول أصلا ما يجوز للمرأة أن تشترط شيئا أحله الله سبحانه وتعالى للرجل. ومن أهل العلم من قال أنه إذا اشترط عليها اشترطت عفوا عليه شرطا وقبل به لزم. يعني مثلا تقول له أنا أتزوجك اتركني في بيتي، قال بعض أهل العلم إذا قبل لزم. قالت له اشترط عليك ألا تتزوج عليك، إذا قبل لزم الوفاء بهذا. ولكن بارك الله فيكم، أهل العلم الآخرون يقولوا لا، الأصل ما يجوز لها أن تشترط تقول له خليني في بيتي أو لا تتزوج عليه، لأنه أصل الزواج أن يعاشرها ويسكن معها وينفق عليها، فكيف تشترط عليه مثل هذا الشرط؟ فالمرأة إذا اشترطت شيئا ينافي العقد فلا يجوز أن يقبل الرجل أصلا. مثلا مرأة تشترط على زوجها أن لا يقسم لها ولا يتسرى، أنه ما يأخذ جواري، فهذا قال علي بن أبي طالب لا يجب الوفاء به لأنه شرط الله سبق، يجوز هذا له. أما شروط جائزة مثلا تشترط عليه شرط جائز فلا بأس بذلك، ذاك أوفى أو أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. يعني أنت ستستحل فرج هذه المرأة ووافقت على شروطها فعليك أن تلتزم بها. طيب لو ما التزم بالشرط ماذا تستطيع المرأة أن تفعل؟ هذه المسألة مهمة. مثلا هي اشترطت عليه، قالت له ما تزوج عليه، فقال أنا قبلت ما تزوج عليك، بعدين راح تزوج عليه، ماذا تستطيع فعل؟ تذهب إلى القاضي وتقول له هذا اشترطت عليه هذا الأمر وقبل الشرط وما وفى الشرط. فهنا القاضي يرى الموضوع، يرى الأمر، وأكثر شيء يكون أنه يفسخ العقد. ولكن يا أخوة الصحيح أن المرأة لا تشترط أمرا يعني أحله الله للرجل، هذا قول أهل العلم. وقول آخر أنها يجوز لها أن تشترط عليه هذا الأمر، واستدلوا طبعا بقصة علي رضوان الله عليه لما أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال لا تجتمع امرأتان تحت علي، امرأة بنت خير الناس وبنت شر الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد علي أن يتزوجها فليطلق فاطمة وليتزوج الأخرى، ولكن ما تجتمعان تحت رجل واحد. فهذا الحديث استدل به العلم على أنه يجوز أن تشترط. ومن أهل العلم من قال أن هذا خاص بهذه الحالة، بهذه الحالة بالذات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يقال أن عليا تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل ويقارن بينهما، لذلك قال لا. والله تعالى أعلم وأعلم. ولكن إذا رضي الرجل بالشرط عليه أن يوديه ويلزم به، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. عقبة بن عامر رضوان الله عليه زاكته دي بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاكته die Bedingungen, die ihr unbedingt erfüllen müsst, sind die Bedingungen, die ihr angenommen habt bei der Heirat. Das war Bukhari Muslim. Das bedeutet, wenn eine Frau bestimmte Bedingungen im Heiratsvertrag gestellt hat, dann muss man diese Bedingungen erfüllen. Und die Gelehrten, die haben natürlich hier das erklärt. Al-Khattabi sagt, die Bedingungen sind drei, die die Frau stellen darf oder kann. Bedingungen, die unbedingt zu erfüllen sind. Wie zum Beispiel, was zum Heirat gehört, dass man gut zu der Frau ist, dass man für sie sorgt und so weiter. Das ist unbedingt, weil das klar ist. Man wird heiraten und der Mann muss natürlich diese Frau gut behandeln. Dann die zweite Art von Bedingungen, die sind Bedingungen, die haram sind und man darf sie nicht akzeptieren. Zum Beispiel eine Frau sagt einem Mann, wenn du deine Frau verlässt, dann werde ich dich heiraten. Das ist meine Bedingung. Er darf das nicht annehmen. Das ist verboten, so eine Bedingung zu akzeptieren. Dann bleibt die dritte Art, und zwar, das sind Bedingungen, wie zum Beispiel, dass die Frau ihm sagt, du sollst keine zweite Frau heiraten. Oder, ich möchte nicht meine Wohnung verlassen, wenn du mich heiraten willst. Hier haben die Gelehrten des Islam unterschiedliche Ansichten. Einige Gelehrten sagen, das ist kein Problem, wenn der Mann akzeptiert. Andere Gelehrten sagen, das geht nicht eigentlich, wie Ali ibn Abi Talib. Sagen, wenn eine Frau sagt zum Beispiel, du darfst keine Sklavinnen haben. Ali ibn Abi Talib hat gesagt, aber im Buch Allahs ist was anderes. Oder sie sagt ihm, ich möchte keine Versorgung von dir als Bedingung. Eigentlich der Mann muss für die Familie sorgen. Und deshalb, barakallahu fikum, man muss hier verstehen, die Bedingungen, die eine Frau in einem Heiratsvertrag stellt, müssen natürlich erlaubt sein und die dürfen nicht haram sein. Die darf nicht zum Beispiel nicht sagen, ja, ich werde dich heiraten, wenn du das Gebet verlässt. Oder ich werde dich heiraten, wenn du klaust oder wenn du Dieb wirst oder wenn du Drogen verkaufst oder wenn du mir Geld bringst, egal wie. Das darf er nicht akzeptieren. Aber wenn sie ihm sagt, ja, ich habe Eifersucht und ich möchte nicht, dass du eine zweite Frau heiratest. Hier haben wir zwei Möglichkeiten. Dass ihr sagt, nein, ich akzeptiere nicht. Oder er sagt ihr, ich akzeptiere. Wenn er akzeptiert hat, dann muss er diese Bedingung erfüllen. Er darf nicht heiraten. Wenn er heiratet, dann hat sie die Möglichkeit, zum Richter zu gehen und der Richter kann die Heirat als ungültig sprechen. Einige Gelehrten sagen, das geht sowieso nicht, dass sie ihm sagt, du heiratest keine zweite Frau. Weil Allah ihm das erlaubt hat, sie kann das von ihm nicht wegnehmen. Die anderen Gelehrten sagen auch, die Bedingungen, die müssen erlaubt sein. Das ist das Gleiche dann. Deshalb, barakallahu fikum, eine Regel ist so, wenn ein Mann in der Heirat etwas akzeptiert hat als Bedingung, was nicht haram ist, was nicht verboten ist, dann ist er verpflichtet, sich an diese Bedingung zu halten. Die Gelehrten, die sagen, sie darf nicht sagen, eine zweite Frau zu heiraten akzeptiere ich nicht. Oder sie stellt ihm das als Bedingung in Heiratsvertrag. Die haben gesagt, ja, er kann das akzeptieren. Aber wenn er wirklich heiratet, dann, das wird der Verstoß gegen die Vereinbarung. Was kann sie machen? Sie hat nur eine Möglichkeit, zum Richter zu gehen und sagt ihm, ja, der hat akzeptiert, aber der hat geheiratet. Diejenigen, die sagen, sie darf diese Bedingung stellen, sie nehmen als Beweis eine Geschichte mit Ali und Fatima. Ali ibn Abi Talib wollte die Tochter von Abi Jahl heiraten. Und Abu Jahl war der Feind des Islam. Der hat gegen den Propheten gekämpft und er war der Führer von Mekka. Und er wurde in Badr getötet. Als Ali seine Tochter heiraten wollte, der Prophet sagte nein. Nein, wenn Ali diese Frau heiraten möchte, dann soll er erstmal Fatima verlassen und dann kann er diese Frau heiraten. Dann hat der Prophet das erklärt, warum. Der sagt, ich möchte nicht, dass die Leute sagen, Ali ibn Abi Talib hat zwei Frauen. Die Tochter von den besten Menschen und die Tochter von schlimmsten Menschen. Weil einige Leute dann, der Prophet hat das erklärt so. Jetzt, was bedeutet, was er gesagt hat, Salah? Das bedeutet, die Leute werden sagen, aha, Ali hat die beiden Töchter, das bedeutet auch, die Väter sind so. Und damit dies nicht geschieht, hat der Prophet spezifisch in diesem Fall gesagt, nein. Aber in anderen Fällen hat er nicht gesagt, nein. Aber einige Gelehrten sagen, ja, weil das so ist, dann darf sie das stellen als Bedingung. Viele Gelehrten sagen, das geht nicht unter ihnen Ali ibn Abi Talib. Auf jeden Fall, aber allgemein. Wenn eine Frau eine Bedingung stellt und der Mann akzeptiert diese Bedingung, dann ist er verpflichtet, an diese Bedingung zu halten, sich an diese Bedingung zu halten. Ich kann nicht sagen, ach, das war Spaß. Es geht nicht Spaß oder Lügen in der Heirat. Zum Beispiel sagt ihm, ich möchte ein Haus in diesem Land haben. Und er akzeptiert das. Dann muss er das machen. Wenn er das nicht macht, dann hat sie das Recht, beim Richter oder beim Imam vorzusprechen und der Richter oder der Imam kann die Heirat ungültig sprechen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das bewahren. وعن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم. المتعة ثلاثة. انتبه. المتعة تطلق على ثلاثة أشياء. المتعة تطلق على متعة الحج. على متعة الحج. وهو أن يحرم بالعمرة فيعتمر ثم يتحلل منها وثم يحرم بالحج. هذا تسمى متعة الحج. النوع الأمر الثاني الذي يطلق على المتعة متعة المرأة المطلقة. انتبهوا، متعة المرأة المطلقة ليس معناها مهرها، لا، هو قد أعطاها المهر، فلما يطلقها يعطيها شيء منه متعة لها. هكذا يعني المهر حقها والمتعة هذه لله يعطيها للمرأة. والنوع الثالث أو الأمر الثالث من المتعة اللي هو هذا النوع من الزواج الذي كان يتمتع فيه الرجال بالنساء، وهذا يسموه النكاح المؤقت. النكاح المؤقت لا يثبت له مهر غير مشروط، ولا تثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء، استبراء الرحم. فهذا يسمى المتعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه في عام أوطاس وهو عام فتح مكة ثلاثة أيام ثم نهى عنه. والمتعة أحلت ثم حرمت، أحلت ثم حرمت تحريما أبدية. يعني كانت أول شيء حلال بعدين حرمت، بعدين أحلت بعدين حرمت تحريما أبديا. قيل أنه كان في خيبر، وقيل في عمرة القضاء أو في عام الفتح أو في غزوة تبوك أو في حجة الوداع. على كل، بارك الله فيكم، التحريم هو قول الأئمة من أهل الإسلام، وروي أن بعض الصحابة أحلوا المتعة ولكن رجعوا عنها مثل ابن عباس. رجع إلى القول بالتحريم بعد أن بين لهم من، انتبهوا، علي بن أبي طالب، أن المتعة نسخت وحرمت. علي هو الذي بين للصحابة تحريم ونسخ المتعة. فذلك أخرج ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. لذلك قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين. أي ذلك هو الزنا، لأن فيها نهي. والأمر أكثر وضوحا في الحديث الذي بعده، وهو حديث علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وهناك رواية عام حنين. أقول بارك الله فيكم، في خيبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء، وعن متعة النساء. والنهي الأخير للمتعة كان في فتح مكة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما بارك الله فيكم، ما يفعل اليوم الشيعة فهو باطل والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فذاك انتبهوا يا أخوة في هذا الأمر. وأما القول أن عمر هو الذي حرم المتعة فهذا قول باطل كذلك، إنما عمر رضوان الله عليه خطب الناس وقال لهم النبي حرمها، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمه وليس عمر رضوان الله عليه. وأما نهي عمر عن متعة الحج فهذه مسألة أخرى ليست في بحثنا هنا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حديث 923. سلم بن الأكوع رضوان الله عليه زاكت ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ألاب دي أنس إمياغة فن أوطاس دس بدوت إمياغة ناخد من ميكا بفخايتها المتعة ده هات أنس المتعة ألوت المتعة من ند سويت تسايت اي تسايت اي تغاي تاغي دن هات ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دس فبوتن This is by Muslim. المتعة عند الريليون هات تغاي بدويتهم من أنا بدويتهم إست المتعة إن حج إن حج ونزمان من بأبسيحتك إرس مال عمرة zu machen und dann zu pilgern. Das heißt, die Leute, die fliegen zum Beispiel von hier nach Mekka erstmal, die machen Umra und dann bleiben sie ein paar Tage, Umrah machen sie fertig, dann bleiben sie ein paar Tage in Mekka und dann machen sie, fangen sie am 8. Dhul-Hijja mit der Pilgerreise. Und am Ende schlachten sie für Allah subhanahu wa ta'ala. Dies nennt man Al-Mut'a fil Hajj. Al-Mut'a fil Hajj ist Umrah, dann Hill Zustand, dann Hajj. Das ist ein. Zweitens, Al-Mut'a ist dies, was der Mann seiner Frau gibt, wenn er sich von seiner Frau scheiden lässt, als so Geschenk. Nicht Morgengabe, nicht ihr Mahr, nicht ihr Recht, sondern er gibt ihr weiter etwas als Geschenk, weil diese Frau mit ihm war und er sozusagen, die hat ihm geholfen und so, dann gibt er für Allah subhanahu wa ta'ala etwas. Und dies sagt, er nennt das Al-Mut'a. Drittens, Al-Mut'a ist diese Zeit E. Was für Zeit E? Damals, die Leute waren im Krieg. Die Leute waren im Krieg. Und die haben dem Propheten gesagt, oh Prophet, erlaube uns Frauen. Der Prophet hat ihnen das 3 Tage erlaubt. Und Al-Mut'a war bekannt. Al-Mut'a war bekannt bei den Arabern vor islamischer Zeit. Dies war im Islam so. Es war erlaubt, dann wurde das im Islam verboten, dann erlaubt für bestimmte Tage, und dann nochmal verboten. Das ist erlaubt, verboten, erlaubt und verboten. Und dieses Verbot blieb. Deshalb Zeitehe ist verboten. Und wenn jemand heute Zeitehe macht, dann ist das Zina, wal-iyadu billah. Das ist Unzucht, wie Umar, radhiyallahu anhu, das gesagt hat. Aufpassen! Die Leute, die heute sowas machen, die sind nur die Schia. Bei anderen gibt es nicht. Nur die Schia. Und diese Lügner behaupten, dass Umar diese Mut'a verboten hat. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Umar hat das nicht verboten, sondern Umar, radhiyallahu anhu, hat erklärt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das verboten hat. Einige von Sahaba haben gedacht, dass Al-Mut'a noch nicht verboten war. Und sie haben gedacht, das geht schon. Aber Ali ibn Abi Talib hat ihnen erklärt, dass das verboten ist. Ali ibn Abi Talib hat ihnen erklärt, dass das verboten ist. Subhanallah, die Schia behaupten, Ali ibn Abi Talib zu folgen. Okay, Ali selber sagt, das ist verboten. Folgt Ali. Nein, hier nicht. Weil das mit Frauen zu tun hat. Und diese Dummköpfe von Schia mit diesen dummen schwarzen und weißen und grünen Imame, was sie auf ihren Köpfen tragen, wenn sie Köpfe hätten, diese Leute, die machen Mut'a, aber sie erlauben ihre Töchter keine Mut'a zu machen. Das heißt, er nimmt Frauen von anderen Leuten, aber seine Tochter verbietet er, sowas zu machen. Und das belegt, dass diese Leute Lügner sind, möge Allah uns bewahren. Ali ibn Abi Talib, Hadith 924. Ali ibn Abi Talib sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Al-Mut'a im Jahre von Khaybar verboten. Und das bei Bukhari Muslim. Was Umar al-Khattab machte, war, dass er den Leuten gesagt hat, oh Leute, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns Al-Mut'a 3 Tage erlaubt. Und dann hat er das verboten. Und wenn jemand Zeitehe oder Mut'a macht, dann werde ich ihn bestrafen. Und Ibn Umar sagte auch, dass der Prophet uns verboten hat. Und Ali ibn Abi Talib hier sagt das Gleiche. Er sagte, im Jahre von Khaybar hat der Prophet Muhammad sallam uns Al-Mut'a verboten. Und das Fleisch von den Eseln. Das ist verboten, uns verboten, Fleisch von Eseln. Nicht Wildesel. Wildesel, kein Bruder, aber normale Esel. Das ist verboten. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte aufpassen. Al-Mut'a war erlaubt, dann wurde es dann verboten. Dann war für 3 Tage erlaubt und dann endgültig verboten und dieses Verbot blieb. Und das wird bleiben. Nicht, dass jemand kommt und sagt, nein, das ist in Ordnung. Nein, auf keinen Fall. Mut'a ist verboten. Was diese Schia machen, ist verboten. Und wenn wir etwas im Islam, am Anfang, wenn wir etwas im Islam gehabt haben, und das war eventuell am Anfang erlaubt, aber dann wurde dieses Erlaubnis aufgehoben, dann bleibt es verboten, weil es aufgehoben war. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له أخرجه الأربعة إلا النسائي الحديث دليل على التحليل قال عفوا تحريمي التحليل يعني اللي هو نكاح المحلل والمحلل له ما هذا النكاح يا أخو هذا النكاح آه إذا طلق رجل زوجته ثلاث طلقات ثلاث فلا يجوز أن يردها فلا يجوز له أن يردها إلا أن تنكح زوجا غيره. فماذا يفعلون؟ يأتوا بتيس مستعار مثل التيس. كيف يأتوا بالتيس حتى يلقحوا الغنم؟ فيأتوا بهذا ويعقد على المرأة، يسموه في بعض البلاد التجحيش، يعني مثل الجحش الذي يأتوا به للأتان، والأتان أنثى الحمير. ما أنسب بالناس ترى، بس اليوم جحوش وحمير ما فيه سب، وإنما هذا هو يا أخوة بارك الله فيكم، انتبهوا. هو أن يأتي بهذا، يأتي برجل ويعقد على المرأة ثم يطلقها، فبذلك قد تكون تزوجت رجلا غيره ثم يتزوجها زوجها الأول، وهذا حرام بإجماع أهل الإسلام، بإجماع أهل الإسلام. أما إذا تزوجها رجل آخر ولم يكن ذلك متفق عليه، لم يكن ذلك متفق عليه، يتزوجها ثم بعد فترة يطلقها، لا ما يعني ما استطاع، فيجوز للأول أن يتزوجها. وصورة الطلاق الثلاث أن يطلقها ثم يرجعها إما في العدة أو في العقد بعقد جديد، ثم بعد فترة يطلقها مرة أخرى ويرجعها إما في العدة أو بعقد جديد، ثم بعد فترة يطلقها الثالثة، فلا يجوز له أن يردها. إذن يسمى الطلاق البائن، خلاص تبين منه، أي ما يجوز له أن يتزوجها. فماذا يفعلون؟ يأتوا بهذا الرجل الذي يكون يعني محللا لزواج الآخر المحلل له. فلعن رسول الله المحلل والمحلل له، واللعن يفيد هنا التحريم، أي حرام زواج التحليل. فنسأل الله العافية والسلامة. ابن مسعود رضوان الله عليه زاكت قزمت الله صلى الله عليه وسلم فدمت دنيين جن دنين من المحلل والمحلل له ايش مستس اكلي غنب البيع افدوش سوبس نكهاب دس الدنيين جي بارك الله فيكم دس الدنيين جي در اينه جشيدن افخاو اينه جشيدن افخاو dreimal. Wenn eine Frau dreimal geschieden ist, dann darf sie ihren geschiedenen Mann nicht heiraten. Die darf bei ihm nicht mehr bleiben. Dann was macht man? Man holte damals einen Mann. Und dieser Mann hat sie geheiratet. Und er hat sich von ihr scheiden lassen. Und dann hat sie den ersten Mann geheiratet. Der erste Mann nennt man Al-Muhallal Lahu. Das wurde für ihn gemacht, damit ihm erlaubt wird, die Frau zu heiraten. Al-Muhallal ist der Mann, den sie geheiratet hat und sich von ihr scheiden ließ. Eine Person heißt Toni. Toni hat eine Frau. Toni hat sich von seiner Frau dreimal scheiden lassen. Toni darf diese Frau nicht mehr heiraten. Der darf bei ihr nicht mehr bleiben. Dann bringt man ein Paulus. Und Paulus heiratet diese Frau ein paar Tage. Und dann lässt Paulus sich von dieser Frau scheiden. und Toni heiratet sie wieder. Diese beiden Leute sind verdammt, weil der Prophet Muhammad Sallam diese verdammt hat. Und Ali ibn Abi Talib hat auch erzählt, dass der Prophet Muhammad Sallam al-Muhallila wal-Muhallal lahu verdammt hat. Dies nennt man al-Taysul Musta'ar. Das bedeutet der Bock, der Leihbock. Der ist wie ein Bock, was die Leute ausleihen, damit dieser Bock die Schafe sozusagen trächtig macht oder zum Tragen bringt. Befruchtung. Und man nennt das in einigen Ländern At-Tajhish. Das bedeutet Eseln. Das bedeutet Esel. Das ist ein Esel, was man holt. Damit dieser Esel, das nennt man auch auf Deutsch so ungefähr, dieser Esel wird gebracht, oder Ochs wird gebracht via die Kühe oder via die Eselstuten. Oder, bitte? Besama. Ja, genau. Besama ist er. Ja, und Al-Muhallil ist Besama. Möge Allah uns bewahren. Barakallahu fikum, aufpassen, nicht, dass man falsch versteht, was hier gemeint wird. Wenn ein Mann seiner Frau sagt, du bist geschieden, das ist ein Scheidungswort, einmal. Dann hat diese Frau drei Perioden. In diesen drei Perioden darf er die Frau zurückbringen. Wenn er das nicht macht, und er will das nach diesen drei Perioden, dann muss er einen neuen Vertrag abschließen. Angenommen, der hat das gemacht. Dann hat er noch zwei Scheidungswörter. Später macht er nochmal Scheidung. Du bist geschieden. Dann in diesen drei Perioden kann er sie zurücknehmen. Wenn er das nicht macht, dann nach den drei Perioden mit neuem Heiratsvertrag. Hat er das nicht gemacht, dann gibt es noch, das wird, hat er sie zurückgenommen, dann hat er noch Scheidungswort. Eins. Sagt er, du bist geschieden, dann darf er sie nicht mehr haben. Sie muss einen anderen Mann geheiratet haben und sie, der Mann hat sich von ihr scheiden lassen, dann kann sie den ersten Mann heiraten. In unserem Fall Toni. Aber da holt man Paulus, damit er besammer ist. Und dies ist verboten in unserer Religion mit Konsens. Es gibt leider bei einigen Schiiten, nicht bei allen, die machen das auch heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb soll man aufpassen und darf man nicht so sowas machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wa Abi Hurairata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ولذلك وصف بالمجلود لأنه لما يجلد يرى جلده طائفة من المؤمنين فيعلم أنه زاني فالذي ظهر زناه لا يتزوج إلا زانية كما قال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين فالمؤمن كامل الإيمان لا يتزوج زانية التي ظهر زناها والمؤمنة لا تتزوج زان ظهر زناه هذا ظاهر الحديث يعني هكذا يفهم هذا الحديث ولكن بعض أهل العلم تأول هذا المعنى قالوا لا ينكح أي لا يرغب الزاني لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله أي لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله أي زانية والزانية المجلودة لا ترغب إلا في مثلها في عاهر والعياذ بالله. أما أهل الإيمان فليسوا بزنا، لا يزنون، عفوا، فليسوا بزنا، لا يزنون، ولكن الزاني يبقى مسلما أو إن بقي أيضا مؤمنا فهو ناقص إيمان. فالحديث معنى طبعا هذا كله إذا ما في توبة واضحة، أما إذا كان في توبة فالأمر غير. ولكن عموما يا أخوة، حق لعفيف أن يتزوج إلا عفيفة، وحق لعفيفة أن تتزوج إلا عفيفا. يعني امرأة بحياتها ما زنت، ورجل معروف بالزنا، فكيف تتزوجه؟ وكذلك العكس، حرم ذلك على أهل الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. أبو هريرة رضي الله عليه ذاكت تقزنت الله صلى الله عليه وسلم ذاكت أين أنزخت أين der Unzucht begangen hat und dafür gepeitscht worden ist, der Unzucht der Unzucht begangene und dafür gepeitschte heiratet nur eine Person so wie diese Person. Das war Ahmed und Abu Dawud und die das ist sahih. Das heißt, ein Mann oder eine Frau, die Sinne begangen haben, die Unzucht begangen haben und dafür gepeitscht worden sind, bestraft worden sind. Was bedeutet hier, warum hat der Prophet gesagt, gepeitscht? Weil, wenn diese Person bestraft worden ist und gepeitscht worden ist, dann haben die Leute von ihm gewusst, dass er Sinne begangen hat, oder von der Frau gewusst, dass diese Frau Sinne begangen hat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wal yashhad. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Bei Peitschen oder bei Bestrafen müssen auch dabei gläubige Leute dabei sein, Mu'minin dabei sein. Darf das sehen? Ja, und wenn jemand bestraft worden ist für Sinna, dann ist er bekannt geworden bei den Leuten. Der ist eine Person, die Sinna begangen hat. Dieser, der Sinna begangen hat, heiratet eigentlich nur eine Frau, die so ist, die auch Sinna begangen hat. Und eine Frau, die Sinne begangen hat, heiratet einen Mann, der Sinne begangen hat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah sagt, eine Frau, die Unzucht begangen hat, heiratet einen Mann, der Unzucht begangen hat. Und ein Mann, der Unzucht begangen hat, heiratet eine Frau, die Unzucht begangen hat. Aber die Gläubigen, die Mu'minin, es ist ihnen verboten. Einige Gelehrten haben gesagt, das bedeutet anders. Das wird eigentlich, derjenige, der Unzucht begeht, der wünscht sich so auch eine Frau, die Unzucht begeht. Und eine Frau, die Unzucht begeht, wünscht sich einen Mann, der Unzucht begeht. Aber ein Gläubiger, der ist keiner, der Sinne begeht. Der ist keiner, der Unzucht begeht. Und deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Aber die nächste Ayah kommt, außer diejenigen, die Reue gezeigt haben. Die Reue gezeigt haben. Wenn man Reue gezeigt hat, ist es anders. Aber natürlich, das ist ein gutes Recht für einen Muslimer oder für einen Muslim. Zum Beispiel ein Muslim ist 35 Jahre alt, der hat niemals Unzucht begangen. Das ist ein gutes Recht, wenn er eine Frau haben will, die niemals auch Unzucht begangen hat. Oder eine Muslima, die 30 Jahre alt ist und die hat niemals Unzucht begangen, dann ist es ihr gutes Recht, dass sie auch von dem Mann verlangt, dass er keinen Unzucht begangen hat. Und es ist in Ordnung auch, dass sie ihn fragt, ob er schon Beziehungen gehabt hat oder so. Oder er auch. Natürlich, das ist ein bisschen peinlich, aber in diesen Ländern ist es anders. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Das letzte Hadith für heute, insha'Allah. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه. متفق عليه واللفظ لي مسلم. يذوق من حسيلتها أي يجامعها أي يجامعها. وقال بعض أهل العلم إنزال المني، ومنهم من قال كناية عن المجامعة، يعني لابد أن يجامعها. وقال بعض أهل العلم حلاوة الجماع ولذة الجماع، يعني حتى يتلذذ ويستمتع بها. بارك الله فيكم. واضح الحديث، واضح هنا. رجل طلق زوجته ثلاثا فتزوجها آخر ولكن لم يدخل بها، يعني عقد فقط. فأراد الأول أن وطلقها، فأراد الأول أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، لخشية التحليل، لأنه قد يكون تحليل. ولذلك إذا ما كان الأمر متفق عليه ورجل تزوج وهو طلقها وتزوج الأول لا بأس، ولكن بشرط أن يكون الآخر قد دخل بها، أما إذا ما دخل بها فلا يجوز حتى لو كان متفق عليه الأمر. وهذا له علاقة، يعني كان الأولى بالمؤلف أن يأتي بهذا الحديث بعد لعن رسول الله، بعد حديث لعن رسول الله المحلل ومحلل حتى يكون تابع له، ولكن سبحان الله. بارك الله فيكم. سلسة حديث ويت عائشة رضوان الله عليها زاكت أين من هات زيش فون زين فخاو دغاي مال شايدن لسن دان هات أين أندغ من ديز فخاو غاي غاتت دان هات زي فالسن دس لوتي هات زيش فون إير شايدن لسن بفور إير مت إير جشلكت فاكير غهبت هات دان فولت دي إرست من زي هاي غاتن Und hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam danach gefragt. Der Prophet sagte ihm, nein, nein. Bis er mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt hat. Natürlich, der hat hier ein Wort benutzt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, bis er Honig von ihr gekostet hat. Honig von ihr gekostet hat. Einige Gelehrten sagen, das bedeutet, bis er mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt hat. Einige sagen, bis er sozusagen diese Freude nach dem Geschlechtsverkehr gehabt hat. Das wird nicht nur damit man Heiratsvertrag abschließt. Weil wenn man nur so macht, dann haben wir den Fall mit Al-Muhallil Muhallil Bizama. Und das geht nicht in diesem Zusammenhang. Das heißt, Barakallahu Fikum, Nikah al-Tahlil ist haram. Und das ist hier klar in diesem Hadith nochmal. Und wenn jemand, angenommen, da hat man das nicht abgemacht. Eine Frau war mit einem Mann, der Mann hat sie verlassen, dreimal Scheidung. Danach hat sie einen anderen Mann geheiratet, aber sie haben kein Geschlechtsverkehr gehabt. Das war nur Vertrag, Heiratsvertrag. Dann darf sie nicht zum ersten zurückkehren, bis der Mann, den sie nach dem ersten Mal geheiratet hat, mit ihr auch Geschlechtsverkehr gehabt hat. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang, weil hier der Fall ist. Und das war Bukhari Muslim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, liebe Brüder und Schwestern. Inshallah am Samstag ist unser Seminar oder Islam Bildung Treff in Leipzig. Das fängt 14 Uhr an, inshallah. Das wird dieser Samstag ist es soweit und Sonntag sind wir in Erfurt, bi'idhni ta'ala nach Asr, zu Buch des Imams. Ja, inshallah, nach dem Isha-Gebet komme ich wieder. Da kann man die Fragen von Brüdern und Schwestern sammeln. Ich komme nach Isha. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.